1 Live. 4. Hallo, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Es geht direkt los mit dem The Lamont Johnson Sextet, eine Gruppe, die ich entdeckt habe auf einem Sampler, den die beiden amerikanischen Beat-Digger Gräber Trüffelschweine Con und Amir zusammengestellt haben, die insbesondere in Hip-Hop-Kreisen einen fantastischen Ruf genießen. Eine Compilation als 2-CD-Format erschienen mit alten Funk, Soul, Disco und auch Jazz-Tracks. Hier daraus The Lamont Johnson Sextet. Du bist ja bei 1Live4. Ich habe in den letzten Tagen einen ganzen Schwung Vinyls des Kölner Techno-Labels Karma Rouge bekommen. Hörenswerte Sachen, darunter dieser leicht pastoral anmutende Techno-Track von Max Cavalera. Weg zur Sonne hat er ihn genannt. Davor das Lemon Johnson Sextett mit Aces. Und mir ist aufgefallen, ich hätte vielleicht auch den Namen dieses wirklich fürstlichen Samplers dieser Compilation verraten sollen. Der heißt Con and Amir Present Off-Track Volume 1. Dann kommt noch ein Doppelpunkt, The Bronx. Ich nehme an, dass diese handgepickten Tracks irgendwie mit der Bronx zusammenhängen. Thank you. Ganz kurz, wir haben hier gerade gehört, eine Band aus Belgien, Deportables, heißen sie und bringen jetzt ihr insgesamt fünftes Album heraus, Topless is More. Ein Album, das wirklich glänzt mit meditativ verspielten Elektronik-Sounds auf der einen Seite, aber auch mit Tracks, die durchaus brachiale Gitarren-Sounds in den Vordergrund stellen. Deportables gerade gehört, hier im Hintergrund rollt ein Mann an, der mir in diesem Jahr in unterschiedlichsten Rollen mehrfach begegnet ist. Unheimlich interessant, der Isländer Valgeir Sigurdsson. Zunächst hier mit Musik aus seinem Album Equilibrium. Erwähnt werden muss er darüber hinaus auch gleich nochmal. Valgeir Sigurdsson. Thank you. came to hear the sound. The music, God knows it brings me down. A long, long road. From now to then, I know your song. Sing it again. Cause there's so many things I don't believe I understand. How the days turn into weeks, turn into months. The years become a moment in the ever-changing sand. Did God make time to keep it all from happening at once, all at once? Feel the warmth of your love for Du bist hier bei 1 Live 4, so kann es gehen, am 2. Advent. Man bereitet diese Sendung vor, ich will es gar nicht so abstrakt sagen, ersetze man einfach mal durch ich und trippelt sich so von einer Beschaulichkeit zur nächsten. Ich hoffe, du kannst damit, ihr könnt damit leben. Wir haben gerade, aber ich möchte solche Dinge auch noch aufarbeiten, die bei mir nicht so zum Zuge gekommen sind, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht mal benennen könnte, wie zum Beispiel die isländische Band Möhm, M-U mit dem Akzent geschrieben und dann ein weiteres M, die bereits im September ihr Album Go Go Smear the Poison Ivy veröffentlicht hat. Daraus hier das gerade gehörte kleine Piece Moon Pulse. Davor habe ich Bonnie Prince Billy gespielt mit einem neuen Mini-Album, sag ich einfach mal. Es sind 10 Songs und wenn man die so hört, dann wird man so irgendwie ganz weich, versonnen und dieser Mann mit diesen schwerelosen Sounds und auch seiner Stimme, die immer so ganz leicht ins Morbid-Melancholische schlägt, aber nie zu viel, wie ich finde. Man könnte kaum glauben, dass das allesamt Coverversionen sind, die er da gespielt hat. Ich muss gestehen, ich habe es wirklich erst unmittelbar vor der Sendung entdeckt, als ich noch einmal durch das Booklet blätterte, um die Titelliste zu finden, eine vergebliche Suche. Ask Forgiveness heißt dieses Mini-Album von Bonnie Prince Billy, bei dem er von 2 Espas-Musikern unterstützt wird. Ich habe eben einen Song von einem gewissen Mickey Newberry gespielt. Wenn ich sage gewisser Mickey Newberry, einige Ältere werden ihn vielleicht doch kennen, denn er war lange Jahre Angestellter der berühmten Verlagsgesellschaft Acuff Rose und hat für die viele, viele Songs und Hits geschrieben, unter anderem für Roy Orbison, Johnny Cash, Ray Charles, viele, viele andere mehr. Ich glaube sogar Tom Jones hat auch mit ihm einen Nummer 1 Hit gehabt. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Bonnie Prince Billy covert aber auch Songs von Danzig, von Björk. Aber wie gesagt, man würde sie auf Anhieb überhaupt nicht erkennen, denn natürlich saugt er sie in seine ureigene, in sein ureigenes, eigene Aura ein und wie man das eigentlich von ihm kennt. Bonnie Prince Billy. Davor habe ich auch ein kleines Instrumental gespielt. Das stammt aus einer ausgesprochen hübschen Platte von Richard James. Der Mann ist lange Jahre Gitarrist der walisischen Band Gorky's Zygotic Monkey gewesen, hat jetzt ein Soloalbum veröffentlicht, The Seven Sleepers Den. Eine schöne Mischung aus Instrumentals und auch gesungenen Tracks, die Richard James als Gitarristen und auch Zitherspieler vorwiegend sehen. Und davor habe ich Valgeir Sigurdsson gespielt mit seinem diesjährigen Album Equilibrium. Der Mann hatte in diesem Jahr wirklich in unglaublich vielen Dingen so seine Hände mit drin. Er hat zum Beispiel am neuen Kokorosi-Album mitgearbeitet, viel stärker als die beiden von Kokorosi das in Interviews eingeräumt haben. Ich kenne jemanden, der mir dankenswerterweise von seinem eigenen Interview mit Valgeir Sigurdsson erzählt hat. Da ging es um weitaus mehr als nur um die Schlagzeug-Sounds. Da wurden auch ganze Tracks mitproduziert. Dann hat er einen Typen namens Maps produziert. Er hat mit Björk zusammengearbeitet. Er hat auf seinem eigenen Album auch den eben gehörten Bonnie Prince Billy als Gastsänger gehabt. Und ihm ist eine Band aus New York zugespielt worden, deren Tracks er auch zumindest teilweise gemischt hat, die ich unfassbar finde. Trotzdem habe ich lange überlegt, soll ich das hier spielen? Es ist eine Band, die so ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, kosmischen Rock, also das völlige Chaos vor Augen hat, das aber nur teilweise durchbrechen lässt und sich ansonsten in einer wunderschönen, geloopten, frei von irgendwelchen Verse-Chorus, also Strophe-Gesang, Architekturen sich befindet. Die Gruppe heißt Stars Like Fleas und passt gut in die Reihe von Bands, die ich hier zuletzt schon mal gespielt habe. Yeah Sayer, Akron Family, mit denen sie auch schon gespielt haben, Gravenhurst mit Abstrichen, viele, viele andere. Ich möchte dieses spannende Stück Musik einfach hier mal spielen. Es heißt Karma's Hoax aus dem Stars Like Fleas Album The Ken Burns Effect. I'm the worst for wear.

Wir haben gehört, eine Band zwischen kollektiver musikalischer Entwicklung von Dingen und völlig individueller Entfesselung. Interessante Band, wie ich finde, Stars Like Fleas aus New York, Musik aus ihrem Album The Ken Burns Effect. Dann gerade verklungen, die beste und in dieser Form sicherlich auch einzige atmosphärische Dubstep-Compilation des Jahres, ganz sicher. Space and Time heißt sie, kommt vom Hot Flush Label. Der Chef selber, nämlich Scuba alias Peter Rose, hat den eben gehörten Track produziert, Inmost. Und auch dieser Titel hier ist Chefsache. Er stammt von Dan Genassia. Der ist Chef des französischen Labels Freak and Chic und hat jetzt eine 12er selber veröffentlicht, produziert. Die heißt in der A-Seite Cycle und in der Flipside, die wir hören, Garden. Ich sag schon mal bis gleich. Es kommen hier die Infos, dann geht's ja gleich weiter mit 1 Live 4. Bis gleich. Infos mit Hilke Janssen um 23 Uhr. Positive Bilanz nach EU-Afrika-Gipfel. Offenbar Schießerei in amerikanischer Kirche und das Wetter ist grau und nass. Bundeskanzlerin Merkel ist mit den Ergebnissen des EU-Afrika-Gipfels zufrieden. Merkel sagte, dass beispielsweise das Thema Menschenrechte offen zur Sprache kam. Ich habe hier auch noch einmal deutlich gemacht, dass insbesondere die Lage in Simbabwe uns sehr beunruhigt. Und ich glaube, dass wir insgesamt heute hier eine sehr ehrliche Diskussion hatten und auch durchaus Kritisches von den Vertretern der Afrikanischen Union gesagt wurde. Rund 80 Staatsoberhäupter aus Europa und Afrika haben auf ihrem Gipfel in Lissabon eine erste gemeinsame Strategie verabschiedet. Die Staaten verständigten sich darauf, unter anderem in den Bereichen Sicherheit, Armutsbekämpfung und Klimawandel besser zusammenzuarbeiten. In 3 Jahren sollen die Ergebnisse auf einem weiteren Gipfeltreffen überprüft werden. Im amerikanischen Bundesstaat Colorado hat es offenbar eine Schießerei in einer Kirche gegeben. Ein amerikanischer Lokalsender berichtet, dass mehrere Menschen verletzt wurden. Über Hintergründe ist noch nichts bekannt. Einige Stunden zuvor hatte ein Unbekannter 2 Mitarbeiter einer christlichen Herberge in Colorado erschossen. Die beiden hatten dem Mann nicht erlaubt, dort zu übernachten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist nicht klar. In der türkischen Hauptstadt Ankara haben mehrere tausend Menschen gegen ein neues Justizgesetz protestiert. Kritiker befürchten, dass der Entwurf der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP die Unabhängigkeit der Gerichte untergraben könnte. Das Gesetz sieht vor, dass das Justizministerium die Kandidaten für Richter- und Staatsanwaltsposten vor ihrer Benennung offiziell befragen soll. Über das Gesetz soll nächste Woche entschieden werden. In der ersten Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Leverkusener gewannen gegen Hansa Rostock 3:0. Das war der 5. Sieg in Folge. Bayer-Sportchef Rudi Völler zeigte trotz Freude keinen übertriebenen Optimismus. Toll, dass wir jetzt im Moment Vierter sind und dass wir nur ein paar Punkte Rückstand haben. Aber wir haben auch nur ein paar Punkte Vorsprung vor den restlichen Mannschaften wie Schalke oder Stuttgart. Deshalb können wir da mit der ganzen Geschichte gut umgehen und wissen, dass wir, wenn man mal eine schlechtere Phase hat, auch schnell wieder von der Realität angeholt wird. Im 2. Sonntagsspiel unterlag Hertha BSC Berlin dem 1. FC Nürnberg 1:2. Nürnberg steht damit nicht mehr in den Abstiegsrängen. 1 live. Sektorwetter. Es bleibt trüb und regnerisch in fast ganz NRW. Dazu morgen maximal 5 Grad in Solingen und höchstens 6 Grad in Herne und Bad Oeynhausen. Am Dienstag hält sich der Regen hartnäckig, dazu höchstens 7 Grad. Am Mittwoch dann trockener. Stauschau. Es gibt keine Staus. Eins live. 4. Ich möchte hier weitermachen mit einem Track aus dem neuen Pole-Album, das im Grunde Bezüge hat zum vorhergehenden, denn dieses ist ein Remix-Album von Steingarten, heißt entsprechend Steingarten Remixes und wir hören hier den Titel Achterbahn im Dimby Man Remix. Thank you.

Ein Duo aus Südfrankreich, Tom Pooks und St. Thomas, hat mit diesem wunderschönen, warm, driftenden, facettenreichen Track seinen Weg zum Kölner Compact-Label gefunden. Das hier ist die Speicher 57 mit zwei Artists, Perk auf der A-Seite und die hier gehörten Tom Pooks und St. Thomas mit dem Titel Remember auf der anderen A-Seite. Das sag ich jetzt einfach mal. B-Seite ist ja völlig fehl am Platze. Dieser Track noch, dann ist hier nicht etwa Schluss, aber gerade Beats, dann kommt etwas anderes. Der stammt hier von einem Duo aus Ibiza bzw. New York, DJ Pippi und Willie Graff. Hyperspace EP und daraus der besagte Titel Hyperspace. Auch der kommt mit schönen Hall- und Dub-Effekten. Ich will einen möglicherweise nutzen, um von da dann gleich überzugleiten zum großartigen jamaikanischen Musiker in Klammern Keyboards, Melodica, Augustus Pablo. Der wird der nächste hier in dieser Geschichte sein.

bei 1Live4. Ich spiele hier in einer Linie gerade zwei Reggae-Dubstepper. Der hier im Hintergrund kommt vom Clue Kid, heißt Crazy Legs. Und davor haben wir einen Titel gehört, der, als er vor einigen Wochen erschienen ist, für sehr viel Aufsehen in den entsprechenden Clubs, natürlich insbesondere in England, gesorgt hat. Buddy Count von Chromestar. Davor habe ich den schon angekündigten Augustus Pablo gespielt mit einer extrem charmanten Version des Ain't No Sunshine Titels im Original von Bill Withers. Bei Augustus Pablo heißt der Titel Lightning Chap und findet sich in gleich zwei Versionen auf einer vom Soul Jazz Records Label neu herausgebrachten Compilation, die sich mit einmal mehr jamaikanischer Musik beschäftigt. Mit Funk- und Soul-Musik der End-60er bis Mid-70er sind unter anderem dabei The Haptones, Big Youth, Augustus Pablo und viele, viele andere mehr. Auch der in diesem Jahr viel diskutierte sogenannte Balkan-Sound, in Klammern zum Beispiel Miss Platinum, hat auf, wie ich finde, originelle Art und Weise Einzug gehalten in das Genre Dubstep. Ich möchte euch den jetzt folgenden Titel, der in diese Richtung zielt, von Rusko, nämlich Roma, der Titel sagt im Grunde schon alles, nicht vorenthalten. Hier ist er. Ein ganz fantastisches Album ist das, das mir in diesem Jahr sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ein gute Laune-Surf durch alle Arten von jamaikanischer Musik, alle Arten Ska, Dub, Reggae, Rocksteady. Es stammt von Prince Fatty und heißt Survival of the Fattest. Es gibt auch einen super Dubstep-Remix aus diesem Album. Leider hat meine Schallplatte exakt in der Mitte eine echte Macke. Und ich will nicht riskieren, dass hier in der Show wir plötzlich einen Loop gegen unseren Willen haben, sodass ich hier das Originalalbum nochmal spiele. Survive of the Fattest, daraus Scorpio. Prince Fatty hat auch mit Lily Allen oder Graham Coxon in der jüngeren Vergangenheit gearbeitet und einigen mehr. Ich wollte hier ein bisschen beschleunigen, weil ich muss es tun, denn es geht weder mit Dubstep weiter, sondern mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern mit der Horsepower Production und das aus ganz besonderem Anlass. Erlaubt, dass ich doch zwei, drei Sätze mal aushole. Im Sommer letzten Jahres hat der Düsseldorfer DJ Orson hier einen Dubstep-DJ-Set abgeliefert, den ich fantastisch fand, eine volle Stunde lang. Wir sind hinterher natürlich noch ein Bier trinken gegangen, haben ein bisschen geredet, auch über die Protagonisten der Dubstep-Musik und natürlich auch über die Leute, die das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Orson, der mittlerweile mit all seinen Freunden aus England wirklich viele, viele große Partys bis hin in New York und jetzt am Wochenende wieder in London absolviert, hat sich im Grunde schwärmerisch über alle geäußert, mit einer Ausnahme. Da ist ein Typ, der sagt, der hat so einen etwas merkwürdigen Blick. Er guckt so durch dich durch. Er wirkt auch etwas verstrahlt. Er spricht nicht viel und wenn er spricht, dann spricht er so irgendwie an dir vorbei und du hast bei ihm nie das Gefühl, ob er dir zuhört. Er hat jetzt nicht direkt gesagt, dass ihm der Typ unsympathisch ist, aber er ging da, Orson, so ein bisschen in die Defensive. Die Rede ist von Benny Ill. Horsepower Productions Urmitglied. Aber irgendwas muss passiert sein in den vergangenen 15, 16 Monaten. Offensichtlich ist Benny Ill und Orson sind die irgendwie auf ein Level gekommen. Denn dieser Mann, Benny Ill, gastiert am kommenden Freitag, das ist der 14. Dezember, zusammen mit Orson im Salon des Amateurs in Düsseldorf. Eine fantastische Party und ein aus meiner Sicht absolutes Must-Have. Ich finde, da muss man einfach dabei sein. Ich habe vor wenigen Tagen noch mit einem Freund aus Hessen telefoniert, der sehr eBay-mäßig unterwegs ist. Und der sagte mir, diese alten Horsepower Productions Sachen, die vor 7, 8 Jahren wie ein müder Scherz daherkamen, wie eine Fußnote und die letzten Endes ein Genre, nämlich Dubstep, begründet haben, diese frühen Horsepower Productions Platten und auch die Platten des dazugehörigen Temper-Labels haben bei eBay jetzt plus minus grob geschätzt derzeit einen Wert von 100 Pfund, möglicherweise auch 100 Euro. Ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Aber ich finde, das ist eine erstaunliche Summe angesichts der Tatsache, dass diese paar Platten ja im Grunde erst 7, 8 Jahre alt sind. Benny Ill, also am nächsten Freitag, Salon des Amateurs. Die Party steigt ab 22 Uhr. Horsepower Productions, das ist hier die Temper 02. Für mich bis heute einer der stärksten Tracks ever, der aus dieser Crew geboren wurde. Hier ist Gorgon Sound mit eben besagtem Benny Ill. Thank you.

Benny Ehl mit der Hausbauer Production, eben gehört am nächsten Freitag im Salon des Amateurs in Düsseldorf. Dann noch ein alter Track der United Grooves Collective, Glad You Came To Me im Steve Gurley Remix. Und das hier im Hintergrund, das ist T3 zusammen mit Gas. Der Track heißt Anything. Bis gleich. Hier mit einem echten Brummer, der mich einmal mehr an diese mir einst auf einer Kirmes, auf einem Jahrmarkt übertragene Boxerweisheit denken lässt. Ich habe sie ja schon dutzendfach von mir gegeben. Sie ist aber auch wirklich zu gut und betrifft das Leben. Gewinnen wir in Ehren, verlieren wir in Ehren. Ehrt die Sieger, schätzt aber auch die Verlierer. Es geht hier los mit einem Boxersport-Track vom Kölner Boxer-Label. Martin Eierer und Toni Rios mit dem neu erschienenen Titel Chorizo, der ein echter Brummer-Boxer, irgendwas Dynamisches mit B auf jeden Fall schon darstellt. Hier ist er. An irgendeiner Stelle, Ladies and Gentlemen, des heutigen Programms wollte ich diese Band aus Los Angeles, Film School, mit ihrem Album Hideout einfach mal so reinschlagen. Ich glaube, hier geht's. We'll be right back. We'll be right back. I like my life just the way it is. Ganz kurz, Ladies and Gentlemen, nach der Los Angeles Band Film School, die eins der wirklich guten Gitarrenalben zum Jahresende hin abliefert, kam Gavin Hurley mit einem House-Track Professional Exit. Dann Burial mit der Auflösung seines neuen Albums, wo er ganz am Ende in den Vierer reingeht. Unto heißt es, Raver ist der Track. Dann kam die hoffnungsvoll anmutende britische Singer-Songwriterin Nancy Elizabeth, die im Januar ihr Debütalbum veröffentlichen wird mit I Used to Try. Und das hier im Hintergrund, Back in the Days, Optical. Es muss irgendwann in den späten 90ern gewesen sein, als er mit diesem unfassbar langsamen und eine unglaubliche Funkiness ausstrahlenden Track Moving 808s um die Ecke kam. Na, lass es 96, 97 gewesen sein. Einer seiner ganz frühen Tracks, Moving 808s. She goes away. Ganz kurz zwischendurch, du bist bei 1 Live 4. Der Neuseeländer Greg Packer, der ebenso wie der Japaner Makoto hier schon häufiger gelaufen ist in all den Jahren. Die beiden haben sich für den Track hier im Hintergrund zusammengetan. Der heißt Science Fiction und wird zusammen mit dem Titel Pleasure in diesen Tagen veröffentlicht. Davor haben wir die Atlantic Connection gehört mit Rocksteady und davor die Bachelors of Science mit Anytime She Goes Away. Das Ganze, einige haben es vielleicht erkannt, ist eine Zeile aus einem Lied, das ich heute schon einmal zitiert habe, nämlich Ain't No Sunshine von Bill Withers. Und entsprechend war auch die Melodie Anytime She Goes Away auf den Song von Ain't No Sunshine von Bill Withers ausgelegt. Die Bachelors of Science mit Anytime She Goes Away. Pardon, ich möchte, jetzt huste ich auch noch kurz vor Ende der Show, möchte hier einen Titel spielen von Audio Soul Project. Der wird jetzt wieder, können wir es machen? Ja, ich glaube ja. Okay. So. au, au, ich schaue auf die Uhr und sehe, es ist Zeit, dass ich mich hier langsam A rausschleiche und B natürlich vorher verabschiede. Audio Soul Project, dahinter steckt Massey Namwa aus Chicago. Für diesen Track ist er angedockt beim Systematic Label von Mark Romboy aus Mönchengladbach. Ich möchte mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine schöne, gesunde, friedliche Woche und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch am nächsten Sonntag, am 3. Advent, hier über den Weg laufen könnten. Ich habe heute eine belgische Band zu Beginn der Sendung gespielt, Deportables aus Belgien, mit ihrem neuen Album, auf dessen Tracklisting ich auch einen Titel entdeckt habe namens Call Fillings. Das im Ohr möchte ich mich rausschleichen hier mit der New Yorker Band Yearsayer und ihrem Titel Sunrise, der natürlich schon ein bisschen an Phil Collins und In the Air Tonight erinnert. Alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, wir erwischen das hier noch richtig. Ciao, ciao.